Adele und Valerie Machow. Wien 23, Breitenfurter Straße 336. Früher Wiener Straße 21. Wohnung von Adele und Valerie Machow. Adele Machow wurde in Holice am 31.08.1876 geboren. Vom Beruf war sie Modistin und sie betrieb ein Hutgeschäft in der Wiener Straße 3, am heutigen Standort von Zinnbrot. Das Geschäft war Teil eines kleinen jüdischen Grätzels, bestehend aus diversen Geschäften. Sie wohnte in der Breitenfurter Straße 336, früher Wiener Straße 21. Sie heiratete einen Herrn Schlesinger und der Ehe entsprangen zwei Kinder. Rudolf, geboren 1899, und Helene, geboren 1904. Was mit ihrem Ehemann geschah, ist unbekannt. Ob die Ehe geschieden wurde oder ob Herr Schlesinger starb, konnte nicht ermittelt werden. Jedenfalls heiratete sie in die Familie Machow ein, die seit ca. 1870 in Liesing und Atzgersdorf lebte. Sie heiratete Bernhard Machow, geboren am 10.12.1879. Bernhard Machow war von Beruf Juwelier und ein Bruder von Ignaz Machow. Auch für ihn wurde eine Gedenktafel in Liesing verlegt. Adele gebar ihm ein Kind, Valerie Machow, geboren am 29.09.1907. Auch Valerie lernte den Beruf der Modistin und war vermutlich im Geschäft der Mutter tätig. Zum Zeitpunkt der Deportation war Adele Machow Witwe. Sie und Valerie lebten in der Zeit vor ihrer Deportation im ersten Bezirk, Wiesinger Straße 1-11, vermutlich in einer Sammelwohnung. Am 9.04.1942 wurden Mutter und Tochter mit dem Transport 17 nach Rizbica in Lublin in Polen gebracht und ermordet. Die Kinder aus der ersten Ehe überlebten den Holocaust und Helene Schlesinger emigrierte in die USA, wo sie 1969 in New York starb.